Die DVK setzt für die Schaffung der C1-Chemieindustrie durch Kohlenvergasung eines von den Zielen der 5-Jahre-Strategie für die staatliche Wirtschaftsentwicklung große Kraft ein. Vom Ministerium für Chemieindustrie bis zu den untergeordneten Einheiten wurden fähige Konstrukteure angeworben und das Baukommando organisiert. Bei der Schaffung der C1-Chemieindustrie wurden schon einige Erfolge erzielt. Im Vereinigten Düngemittelwerk Hungnam wurde der Methanol-Produktionsprozess durch Kohlenvergasung geschaffen. Wenn auch im Vereinigten Jugendchemiewerk Namhung eine Methanol-Produktionsbasis, wo die Kohle als Rohstoff dient, geschaffen wird, können die Chemieindustriebasen die Herstellung von Anylen, PP-Faser und verschiedenen Grundlagenchemieprodukten kräftig forcieren.